Okay, so let's turn to Matthew chapter 6 and we'll continue. Schlagen wir Matthäus 6 auf und machen wir weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Okay, Father in heaven, bless these words, we pray. Vater im Himmel, bitte segne diese Worte, darum bitten wir. To our hearts. In unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We're starting with verse 7. Wir fangen mit Vers 7 an. And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. For they suppose that they will be heard for their many words. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. This is a presupposition, it's a way of thinking. Das ist eine Annahme, eine Denkensweise. If we talk a lot, God will listen. Wenn wir viel reden, dann wird Gott zuhören. Even if we're not thinking about what we're talking about, God will listen. Auch wenn wir nicht darüber nachdenken, was wir sagen, Gott wird trotzdem But zuhören. But God's not ignorant. Aber Gott ist nicht unwissend. And he's not stupid. Und ist auch nicht blöd. So do not be like them. Seid nicht wie sie. For your Father knows what you need before you ask him. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Verse 9. Vers 9. Pray then in this way. Betet ihr nun so. Our Father who is in heaven. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Hallowed be your name. Geheiligt werde dein Name. Your kingdom come, your will be done. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. On earth as it is in heaven. Wie im Himmel so auch auf Erden. Give us this day our daily bread. Unser tägliches Brot gib uns heute. And forgive us our debts as we have also forgiven our debtors. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldern vergeben haben. Do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Kraft in Ewigkeit. Amen. Amen. So let's look at the Our Father just a little bit here. Schauen wir uns hier ein bisschen das Vater unser an. Our Father knows what we need before we ask. Or think what we need. Unser Vater weiß, was wir brauchen, bevor wir noch darum bitten oder überhaupt darüber nachdenken, Before we was even wir have brauchen. The need, bevor wir dieses Bedürfnis noch God haben, has already provided the provision. Hat Gott schon vorgesorgt dafür. Before we were even born sinners, bevor wir noch als Sünder geboren wurden, Christ died for us. Ist Christus für uns gestorben. Before the earth was even created, bevor die Erde noch geschaffen wurde, in Ephesians 1, 3 and 4, in Epheser 1, 3 und 4, God blessed us with all blessings in heavenly places in Christ. Hat uns Gott schon alle Segnungen in der Himmelswelt geschenkt in Jesus Christus. Before the very foundations of the earth. Noch vor der Grundlegung der Erde. So our needs are not an afterthought with God. Unsere Bedürfnisse sind kein Nachgedanke für Gott. And because of that, God pre-plans our deliverances. Und deswegen plant Gott unsere Befreiung schon voraus. This is one of the most comforting things that we can that I have in my own heart. Und das ist das Tröstlichste für mich in meinem eigenen Herzen. That all of God's deliverances were pre-planned before they happened to me. Dass jedes Mal, wenn Gott mich befreit hat, das war schon vorgeplant, bevor mir die Sache noch passiert ist. And we've talked about that in the book of 1 Samuel. Und darüber haben wir gesprochen im Buch 1. Samuel. Where David was trapped. Wo David in der Falle saß. And then the messenger comes. Und dann kommt der Bote. Just in time to tell Saul he's got to get back. Um Saul zu sagen, dass er zurückkehren muss. But the messenger had to run at least 2 days. Aber der Bote musste schon mindestens 2 Tage laufen. And the Philistines had attacked Israel. Und die Philister hatten Israel angegriffen. So this whole thing had to have started about 4 days before David would need the messenger. Und die ganze Situation kam schon ins Rollen 4 Tage bevor David den Boten brauchte. But God pre-plans all our deliverances. Gott plant unsere jede einzelne Befreiung schon im Vorhinein. There's always a ram in the thicket. Es gibt immer einen Widder im Dickicht. One of the most frightening things is to think, well, what are we going to do now? Und es ist so beängstigend, wenn wir denken, was sollen wir jetzt tun? There's no way out. Es gibt keinen Ausweg. If there's no way out, God would have never let the situation happen. Wenn es keinen Ausweg gäbe, dann würde Gott die Situation nie passieren haben lassen. He knows my need before I pray. Er kennt meine Not schon, bevor ich bete. So he has provided a solution before the situation happened. Und er hat die Lösung schon vorher geplant, bevor die Situation passiert ist. If there is no solution, he would not have let the situation happen. Wenn es keine Lösung gäbe, hätte er die Situation nicht geschehen lassen. And I've comforted my heart so many times in this. Und ich habe damit so oft mein Herz schon getröstet. Because I thought, God, you allowed it. Denn ich habe mir gedacht, Gott, du hast es zugelassen. There seems to be no answer for it. Es scheint da keinen Ausweg zu geben. And yet you know my need before I ask. Aber trotzdem kennst du mein Bedürfnis, meine Not schon bevor ich bitte. So this is a great comfort here. Das ist hier ein großer Trost. Now when the Lord gives the Lord's prayer, it's actually the disciples' prayer. Und als der Herr das Vaterunser gegeben hat, das ist eigentlich das Gebet der Jünger. And he didn't say, repeat this after me many, many times. Und er hat nicht gesagt, jetzt sprecht mir das jetzt recht oft nach. Because he just said, don't do that in verse 7. Denn im Vers 7 hat er ja gerade gesagt, dass wir das nicht machen sollen. But the Lord's prayer is probably the most repeated prayer in all of history. Aber das Gebet des Herrn ist wahrscheinlich das Gebet, das in der ganzen Geschichte am öftesten wiederholt worden ist. Maybe the Hail Mary more, I don't know. Vielleicht das gegrüßet seist du Maria noch öfter. But let's look at a few of the things here. Schauen wir uns da einige dieser Dinge an. He said to pray in this manner. Er sagt, dass wir so beten sollen. So make sure these ingredients are in your prayer life. Also geht sicher, dass diese Zutaten in eurem Gebetsleben Our dabei Father. Sind. Unser Vater. We have the same Father. Wir haben denselben Vater. This Ephesians chapter 4, there's one God, one Father. In Epheser 4, es gibt einen Gott und einen Vater. One Lord, one baptism. Einen Herr, einen Taufe. We're not praying to different fathers. There's just one. He's our Father. Wir beten nicht zu verschiedenen Vätern, wir beten nur zu einem, unserem Vater. That's quite a truth, our Father. Das ist eine unglaubliche Wahrheit, unser Vater. The Father of Jesus is my Father, he's your Father. Der Vater Jesu ist mein Vater, er ist euer Vater. He's in heaven. Er ist im Himmel. And it says, hallowed be your name. Und geheiligt werde dein Name. A person's name is who they are. Der Name einer Person ist, wer er ist. In John chapter 1 verse 12 it says that if we believe on the name of the Lord Jesus Christ, we will be saved. In Johannes 1:12 steht, wenn wir an den Namen des Herrn Jesus Christus glauben, werden wir errettet werden. In Luke 10:20 it says Jesus said, make sure that your names are written in heaven. In Lukas 10:20 heißt es, macht sicher, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Your name is a big thing because your name is who you are. Dein Name ist etwas ganz Großes, denn dein Name ist, wer du bist. And maybe we could translate like this, like something like this. Und vielleicht könnten wir das so übersetzen. Our Father who's in heaven. Unser Vater, der im Himmel ist. You are the most unbelievably awesome person that I could ever imagine. Du bist die unglaublichste und wunderbarste Person, die ich mir je vorstellen könnte. My Father in heaven. Mein Vater im Himmel. You are awesome. Du bist so wunderbar. You are beyond description. Du bist unbeschreiblich. You are the creator. Du bist der Schöpfer. The savior. Du bist der Erretter. My deliverer. Mein Befreier. And this is what it's talking about. Und hier, davon ist hier die Rede. That God, that the person of God, when we come into prayer, should be our focus. Dass die Person Gottes, wenn wir kommen, um zu beten, dass er in unserem Fokus sein sollte. And if we look at your name, your kingdom, and your will, und wenn wir auf deinen Namen, auf dein Königreich und deinen Willen schauen, it kind of parallels faith, hope, and love. Das ist wie eine Parallele zu Glauben, Hoffnung und Liebe. Faith in his name. Glaube an seinem Namen. Hope in the kingdom that's coming. Die Hoffnung auf das Königreich, das and kommen his will wird. To be done. Und dass sein Wille geschehen soll. The great commandment is to love one another. Der große Auftrag ist, dass wir einander lieben. It parallels pretty well. Und das sind gute Parallelen. But to focus on the person of God. Aber uns auf die Person Gottes zu fokussieren. By faith. Im Glauben. To come to God in faith. Zu Gott zu kommen im Glauben. And purpose. Und es zu beabsichtigen. To focus on who he is. Und ganz bewusst uns darauf zu konzentrieren, really, wer er ist. Really, this takes a little bit of imagination. Und das braucht auch ein bisschen Fantasie. And our imagination is not a negative thing, it's a God-given thing. Und Vorstellungskraft ist nicht etwas Negatives, sondern etwas von Gott Geschenktes. It takes us beyond what we can see with the physical eye. Sie trägt uns darüber hinaus, über das, was wir mit unseren leiblichen Augen sehen. My Father in heaven, Mein Vater im Himmel. You spoke this universe into existence. Du hast gesprochen und das Universum hat existiert. You are worthy to be praised. Du bist würdig, gepriesen zu werden. This is something we've got to enter into just by faith. Und da müssen wir im Glauben eintreten. It's so awesome. Es ist so unglaublich und that wunderbar. That we can just miss the whole thing. Dass wir das total versäumen können. It's so big. Es ist so groß. That we could just pass it by. Dass wir einfach daran vorbeigehen könnten. I mean, we see the sun rise every day. Wir sehen jeden Tag den Sonnenaufgang. Except if it's cloudy. Außer natürlich, wenn es wolkig ist. And yet, the sun is the most, I don't want to use the word awesome, but there's no other word. It's just the most indescribably powerful phenomena. Und die Sonne ist das unglaublichste und unbeschreiblichste Phänomen. This huge, massive fireball rising. Ein riesiger, we're just sitting in the middle of the solar system. Ball aus Energie, der einfach da im Sonnensystem in der Mitte. And yet Augustine said that the sun is the shadow of God. Und Augustinus hat aber gesagt, die Sonne ist nur ein Schatten Gottes. And God spoke it into existence. Und Gott hat gesprochen und sie ist geworden. So when we come into the presence of God, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, the Lord is telling us, sagt uns der Herr, this is how you should pray. So solltet ihr beten. When you pray, say, our Father. Wenn ihr betet, dann sprecht, unser Vater. Now the concept of fatherhood of God was not a big theme in the Old Testament. Und die Vorstellung von der Vaterschaft Gottes, das war nicht ein großes Thema im Alten Testament. Secondly, no angel will ever call God Father through all of eternity. Und zweitens, kein Engel wird in der ganzen Ewigkeit Gott Vater nennen. You will be standing there with Michael and Gabriel. Du wirst dort stehen mit Michael und Gabriel. Next to God's throne. Neben dem Thron Gottes. And you will say Father. Und du wirst sagen Vater. And they will not. Aber sie nicht. They will address him as God. Sie werden ihn mit Gott anreden. And they will look at you and looking at him. Und sie werden dich anschauen und ihn anschauen. And they will be in awe that you call him Father. Und die werden voll Ehrfurcht dastehen, weil du ihn Vater nennen darfst. That I call him Father. Dass ich ihn Vater nenne. And Gabriel and Michael will never, ever, ever call him Father. Und Gabriel und Michael werden ihn nie und niemals Vater nennen. These truths are not to be underestimated. Diese Wahrheiten dürfen wir nicht unterschätzen. This is not poetry. Das ist hier keine Poesie. This is the absolute most potent teaching that we could have. Sondern die kraftvollste Lehre, die wir haben könnten. Our Father, He's in heaven. Unser Vater, ist im Himmel. It's not a fantasy. He's in heaven in a place. Ist nicht ein Traumbild, sondern ist im Himmel. You are in heaven. Du bist im Himmel. I'll be there soon. Und bald werde ich auch dort sein. Your person is the most awesome, unspeakable thing imaginable. Deine Person ist die wunderbarste, ehrfurchtgebietendste Person. In the Gospel of John. Im Evangelium nach Johannes. 21 chapters. 21 Kapitel. And the Lord expresses the nature of his Father in every chapter. Und der Herr drückt das Wesen seines Vaters aus in jedem einzelnen Kapitel. In John chapter 1 we see Jesus as the Son of God. In Johannes Kapitel 1 sehen wir Jesus als den Sohn Gottes. The Word became flesh. Das Wort ist Fleisch geworden. Dwelt among us. Und hat unter uns gewohnt. In Hebrews 1, Jesus is the perfect representation of his Father. In Hebräer 1, Jesus ist das vollkommene Ebenbild seines Vaters. In John chapter 8, Jesus said, Philip, if you've seen me, you've seen the Father. In Johannes 8 sagte Jesus, Philippus, wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. So when we look at the Lord, we see the Father. Wenn wir den Herrn ansehen, dann sehen wir den Vater. In John chapter 2, he's the Son of Man. In Johannes Kapitel 2 ist der Menschensohn. He turned water into wine. Hat Wasser in Wein verwandelt. He was mingling with people. Hat Umgang gehabt mit the den friend Menschen. Of prostitutes and sinners. Freund von Prostituierten und Sündern. The one that would say, Zacchaeus, come down, I've got to meet at your house. Und zu Zacchaeus gesagt, komm runter, ich möchte in dein Haus kommen. The one who would choose Matthew as a tax collector as his disciple. derjenigen, der den Steuereintreiber Matthäus als Jünger genommen hat. The friend of prostitutes and sinners, the Son of Man. Der Freund von Prostituierten, Sündern, der Sohn des Menschen. The Father is our friend. Und der Vater ist unser Freund. John chapter 3, Jesus is the great teacher. Johannes Kapitel 3, Jesus ist der große Lehrer. Unless a man is born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Wenn ein Mensch nicht wiedergeboren wird, kann nicht in das Königreich der Himmel eintreten. Nicodemus didn't understand it all. Und Nikodemus hat das überhaupt nicht verstanden. You are a teacher of Israel. You don't understand these things. Du bist ein Lehrer Israels und du verstehst diese Dinge nicht. We are born of the spirit and we are born of the flesh. Wir werden aus dem Geist geboren und aus dem Fleisch. You're born first of the flesh and then you're born of the spirit. Zuerst wirst du aus dem Fleisch geboren und dann aus dem Geist. John chapter 4. Johannes Kapitel 4. He meets the woman at the well. He's the great soul winner. Er begegnet der Frau am Brunnen und er ist der große Seelengewinner. The Lord came to seek and to save that which was lost. Der Herr ist gekommen, um das zu suchen und zu retten. He found me 30 years ago. Und mich hat er vor 30 Jahren gefunden. He found each one of us. Und er hat jeden einzelnen von uns gefunden. He sought us, we did not seek him. Er hat uns gesucht, wir haben ihn nicht gesucht. In John chapter 5. In Johannes Kapitel 5. Jesus is the great physician. Jesus ist der große Arzt. There's the man who's laying near the pool. Da liegt der Mann neben dem Teich. 38 years. Seit 38 Jahren. And the Lord heals him. Und der Herr heilt ihn. And I'm believing God that God will heal me. Und ich glaube Gott, dass er mich heilen wird. Because he's the great physician. Weil er der große Arzt ist. And we pray, our Father who art in heaven. Und wir beten, unser Vater, der im Himmel ist. You are beyond description. Du bist über jede Beschreibung hinaus. Du bist Gott. You are the friend of sinners. Du bist der Freund von Sündern. You are the great teacher. Du bist der große Lehrer. You are a soul winner. Du bist ein Seelengewinner. You are a great physician. Du bist ein großer Arzt. John chapter 6, he's the bread of life. In Johannes Kapitel 6, er ist das Brot des Lebens. If anyone eats this bread, they will never die. Wenn jemand dieses Brot isst, wird er niemals sterben. I am the bread that came down from heaven. Ich bin das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. In John chapter 7, he's the water of life. In Johannes Kapitel 7, da ist er das Wasser des Lebens. He said, he that believes in me from his innermost being will spring up living water. Und er sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. And it says that he was speaking of the Holy Spirit which was to be given. Und er hat da vom Heiligen Geist gesprochen, der gegeben werden sollte. In John chapter 8, he's the defender of the weak. In Johannes Kapitel 8 ist er der Verteidiger, der Anwalt der Schwachen. The woman is caught in adultery. Die Frau wird beim Ehebruch ertappt. And the Lord says, he who has no sin, cast the first stone. Und der Herr sagt, wer von euch keine Sünde hat, der werfe den ersten Stein. Revelation 12, Satan is accusing us day and night and the Lord is defending us. Offenbarung 12, Satan klagt uns an Tag und Nacht, aber der Herr verteidigt uns. In John chapter 9, in Johannes Kapitel 9, he is the light of the world. Er ist das Licht der Welt. The man that was born blind, der Mann, der blind geboren wurde, suddenly can see. Kann plötzlich sehen. His parents are astonished. Seine Eltern sind erstaunt. The Pharisees are astonished. Die Pharisäer sind erstaunt. And the Pharisees say, who did this to you? Und da die Pharisäer sagen, wer hat das an dir getan? He says, look, you know, you're saying that he's not from God and all. I don't know anything. All I know is once I was blind and now I see. Und der Mann sagt, ihr sagt, dass der Mann nicht von Gott seid. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nur, ich war einmal blind, aber jetzt sehe ich. The light of the world. Das Licht der John Welt. John chapter 10, he's the good shepherd. Johannes Kapitel 10, er ist der gute Hirte. I am the door, the sheep go through me. Ich bin die Tür und die Schafe gehen durch I call mich durch. My sheep and they follow me. Ich rufe meine Schafe und sie folgen I mir. Call them by name. Ich rufe sie mit ihrem Namen. They will not follow another. Aber sie folgen keiner anderen Stimme. John, and then we can go to John, Psalm 23, the Lord is my shepherd. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. I think I've recited Psalm 23 more than any verses in the Bible. Ich glaube, dass ich den 23. Psalm öfter rezitiert habe als jeden anderen. And they say that Psalm 23 is probably Psalm the most spoken verses in the Bible in history. Und es heißt, dass der Psalm 23, dass diese Verse am öftesten ausgesprochen worden sind in der ganzen Geschichte. But this is who my father is. Und das ist mein Vater. He's a shepherd. Er ist ein Hirte. And through my darkest times, und in den finstersten Zeiten meines Lebens, I would go to sleep saying, "The Lord is my shepherd." Werde ich sagen, der Herr ist mein Hirte. I shall not want. Und mir wird nichts mangeln. And I would so purpose to think of these attributes in God. Und ich habe mich so darauf konzentriert, an diese Eigenschaften Gottes zu denken. And go through the psalm once and twice and again until I fall asleep. Und ich bin immer wieder diesen Psalm durchgegangen, einmal, zweimal, bis ich eingeschlafen bin. John chapter 11. Johannes Kapitel 11. I am the resurrection and the life. Ich bin die Auferstehung und das Leben. And John chapter 5. Johannes Kapitel 5. Making reference to the same thing. The day will come, marvel not, when I will call you from the graves. Das ist eine Referenz zu dem Vers, wundert euch nicht, wenn ich komme, und sie werden aus den Gräbern auferstehen. Lazarus dies in John 11. In Johannes 11 stirbt Lazarus. And Mary and Martha come, they're saying the same thing. Und Maria und Martha haben dasselbe gesagt. Lord, if you had been here, our brother would never have died. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre unser Bruder niemals gestorben. And the Lord says, yes, but he will rise from the dead. Und der Herr sagt, ja, aber er wird von den Toten auferstehen. Yes, we know that in the, ja, wissen wir. In the great day, the resurrection day, we know that. Am letzten Tag, am Tag der Auferstehung, das wissen wir. He said, I told you, if you believe, you will see amazing things. Und er sagte, ich habe euch gesagt, wenn ihr glauben werdet, dann werdet ihr Wunderbares sehen. And Lazarus rises from the dead. Und Lazarus steht von den Toten. John chapter 12, we have Jesus Johannes as the coming king. 12, da haben wir Jesus als den kommenden König. John chapter 13, we have Jesus as the great servant. Johannes 13, da haben wir Jesus als den großen Diener. John chapter 14, he's the giver of the Holy Spirit. Johannes 14, er ist der uns den Heiligen Geist gibt. John chapter 15, he's the great vine, the true vine. In Johannes 15, er ist der Weinstock. John chapter 16, he's the great comforter. In Johannes Kapitel 16, der große Tröster. Let not your hearts be troubled, believe in God, believe also in me. Eure Herzen seien nicht betrübt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. John 17, the great intercessor. Johannes 17, der große Fürbitter. John 18, the Johannes suffering Savior. 18, der leidende Heiland. John 19, the crucified Christ. Johannes 19, der gekreuzigte Christus. John 20, the risen Lord. Johannes 20, der auferstandene Herr. And John 21, the restorer of the repentant heart. Und Johannes 21, derjenige, der das bußfertige Herz wiederherstellt. Peter goes fishing. Der Petrus geht fischen. Doesn't believe the Lord has raised from the dead. Glaubt nicht daran, dass der Herr von den Toten auferstanden ist. The Lord shows up on the shore. Und der Herr taucht am Ufer auf. And says, "Throw it on the other side." Und sagt, werf das Netz auf der anderen Seite aus. And they make this incredible catch. Und dann fangen sie so viele Fische. And to know that this is my God. Und zu wissen, dass das unser Gott ist. When I'm out in La La Land somewhere. Wenn ich irgendwo bin, ganz weit weg. When the situation has overwhelmed me. Wenn ich überwältigt bin von der Situation. When my dream is shattered. Wenn meine Träume zerschmettert sind. I mean, they were expecting the kingdom to be set up that week. Sie haben ja erwartet, dass das Königreich in dieser Woche errichtet werden würde. Like they were expecting to sit on the left and the right hand of Christ that week. Sie haben ja erwartet, dass sie noch in dieser Woche auf der linken und rechten Seite Jesu sitzen würden. They were coming in John 20. In Johannes 20 sind sie eingezogen. The people were about to throw palms in Matthew 20. In Matthäus 20. Und die Menschen haben Palmzweige auf die Erde gelegt. In Matthew 21, they started throwing all the palm branches out on the street. In Matthäus 21 haben sie die Palmenzweige auf die Straße gelegt. It's ours. It's just a matter of time. We'll be sitting on thrones. Die Stadt gehört uns. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir auf den Thronen sitzen. I can't wait to tell Pilate, can you get me a hot chocolate, please? Ich kann es gar nicht erwarten, dass ich den Pilatus befehlen kann. Hol mir bitte eine heiße Schokolade. No, Pilate, please, make that a cappuccino and hold Nein, the sugar. Pilatus, ich hätte gern lieber einen Cappuccino. They were just dreaming of now being in authority with the Christ. Und sie haben davon geträumt, dass sie mit Christus in Autorität sein würden. And the dream is shattered. Und dieser Traum wird zerstört. But there's the Christ who comes on the shore. Aber dann kommt Christus ans Ufer. And Jesus is this representation of the Father. Und Jesus ist der Repräsentant des Vaters. In Hebrews 1. In Hebräer 1. If you've seen me, you've seen the Father. Wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen. So as we look at Christ, we see the person of the Father. Wenn wir Christus ansehen, dann sehen wir die Person des Vaters. And when we pray, our Father who art in heaven. Und wenn wir beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Your nature was represented through the coming of Christ. Dein Wesen wurde repräsentiert durch die Ankunft Christi. As we look to the cross. Wenn wir auf das Kreuz schauen. Like, what do we see there? Was sehen wir da? We see holiness. Wir sehen Heiligkeit. We see meekness. Wir sehen Sanftmut. We see humility. Wir sehen Demut. My God is a holy God. Mein Gott ist ein heiliger Gott. My God is a meek God. Mein Gott ist ein sanftmütiger Gott. He's a humble God. Und ein demütiger Gott. What else is he? Was ist er noch? He is a giving God. Er ist ein gebender Gott. A loving God. Ein liebender Gott. A sacrificing God. Ein opfernder Gott. Everything in 1 Corinthians chapter 1. Alles im 1. Korinther Kapitel 1. It says that in Christ crucified is the wisdom of God. Da steht, im gekreuzigten Christus ist die Weisheit the Gottes. The righteousness of God. Die Gerechtigkeit Gottes. Sanctification. Die Heiligung. So in the revelation of Christ we see the person of the Father. In der Offenbarung Christi sehen wir die Person des Vaters. And when we pray, we should transfer these characteristics to our Heavenly Father. Und wenn wir beten, dann sollen wir unserem himmlischen Vater diese Eigenschaften zuschreiben und zuweisen. Oftentimes we'll pray to the Lord, oft beten wir zum Herrn, which is fine, but the Lord directed us to the Father. Und das ist gut, aber der Herr hat uns zum Vater, an den Vater verwiesen. My Father in heaven, mein Vater im Himmel, who you are as a person, wer du bist als Person, is breathtaking. Ist atemberaubend. Help me to grasp it. Hilf mir, das zu begreifen. I am so slow of heart. Ich bin so kleingläubig. In Luke 24. In Lukas Kapitel 24. Verse 25. Vers 25. Sometimes I'm foolish. Manchmal bin ich töricht. I'm slow of heart to believe. Ich bin kleingläubig und ich glaube nur langsam. What the prophets have said. Das zu glauben, was die Propheten verkündet I'm haben. I'm slow of heart to believe what is written in the Scripture. Ich glaube nur sehr langsam das, was in der Schrift steht. But help me to focus my faith. Aber hilf mir, meinen Glauben zu konzentrieren. On who you are as a person. Darauf, wer du bist als Person. My Father in heaven. Mein Vater im Himmel. You are worthy to be praised. Du bist würdig, gepriesen zu werden. You are a person beyond comprehension. Du bist eine Person, die jedes Begreifen übersteigt. I'm only scratching the surface. Ich kratze nur an der Oberfläche. Psalm 119. Psalm 119. Verse 18. Vers 18. Open my eyes. Öffne mir die Augen. That I might see something wonderful in your word. Damit ich etwas Wunderbares sehe in deinem Wort. And somehow we've got to come to God. Und irgendwie müssen wir zu Gott kommen. This is our pattern to pray. Das ist unser Muster, wie wir beten sollen. It's not something to be repeated in the words, but the content. Es ist nicht so, dass wir die Worte wiederholen sollen, sondern dass der Inhalt sein soll. Picture yourself again standing there with Gabriel. Stell dir noch mal vor, dass du dort stehst mit Gabriel. And Gabriel accompanies you to God the Father. Und Gabriel begleitet dich zu Gott dem Vater. And he says, "Hello, Gabriel." Und er sagt, "Hallo, Gabriel." And he looks at you and says, "Hello, son." Und schaut dich dann an und sagt, "Hallo, Sohn." "Hello, daughter." "Hallo, Tochter." We're just going to stand there and think. Wir werden nur dort stehen und denken. Wow, there's something like I'm not comprehending here. Kapier ich da etwas nicht? Gabriel, can I talk to you for a second? Gabriel, kann ich kurz mit dir reden? Does it bother you that he calls me son but doesn't call you son? Stört dich das, dass er mich Sohn nennt, aber dich nicht? Like, what's the difference between like? Was ist der Unterschied zwischen? I'm not grasping it. Ich verstehe das irgendwie nicht. It's big. Es ist etwas ganz Großartiges. To be called God's son or daughter. Gottes Sohn oder Gottes Tochter big. Genannt zu werden. It's really big. Das ist etwas wirklich Großartiges. To have the privilege of calling God. Das Vorrecht zu haben. My Father. Gott meinen Vater nennen zu dürfen, ist etwas Großartiges. Like, do we even comprehend? Verstehen wir das überhaupt? And I think as we meditate on this prayer pattern. Und wenn wir nachdenken über dieses Muster, wie wir beten sollen. We should take every word in it, every statement. Da sollten wir jedes Wort und jede Aussage hernehmen. And push it for everything it's worth. Und alles herausholen, was wir nur können. This is the prayer the Lord gave us. Das ist das Gebet, das uns der Herr vorgegeben hat. Like, Lord, teach us to pray. Herr, lehre uns zu beten. And imagine this prayer has never been said before. Und stell dir vor, dass dieses Gebet nie vorher gesprochen Catholic wurde. Catholic Church didn't exist, rosaries didn't exist. It's Die just the first time they hear it. Gemeinde hat es noch nicht gegeben und es hat keine Rosenkränze gegeben und es ist das erste Mal, dass sie das hören. They see him praying, he comes over, teach us to pray. Sie sehen ihn beten und sie kommen zu und er kommt zu ihnen und sie sagen, lehre uns beten. Okay. Okay. Sit down. Setzt euch nieder. When you pray. Wenn ihr betet. You guys ready? Seid ihr bereit? Yeah. Notebook, yeah. Ja, ja, ja. When sie you haben pray. Das Notizbuch. When you Wenn pray. Ihr betet. Peter, pay attention, Peter. When Petrus, you pray. Petrus, pass jetzt auf. Wenn ihr betet. Say this. Dann sagt das. Our Father. Vater unser. That can go right over our head. Das kann unseren, das or kann, under our head. Kann uns, kann völlig an uns vorbeigehen. Or we can ask the Holy Spirit. Oder wir können den Heiligen Geist bitten. As though Jesus was speaking it to us himself. Als ob Jesus selbst das zu uns sprechen würde. When you pray, pray like this. Wenn ihr betet, dann betet so. Pray. Betet. Our Father. Vater unser. Who's in heaven. Der im Himmel ist. Mix that with faith. Wenn du das mit dem Glauben verbindest, it should bring a smile to your face. Dann sollte es dich das zum Lächeln bringen. It should bring goosebumps down your back. Und es sollte dir Gänsehaut verursachen. After you say that, und then say, danach sage, you are the most awesome person imaginable. Du bist die wunderbarste Person, die ich mir überhaupt vorstellen That's kann. How you pray. Betet, so betet. They must have been like, wow, this is cool. Like, yeah, okay. Die müssen sich gedacht haben, wow, das ist cool. Okay, das machen wir. Unser Vater. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden. One day his kingdom will be here. Eines Tages wird sein Königreich hier sein. The world as we know it will seem like we were living in a garbage can. Und die Welt, in der wir jetzt leben, die wird uns dann wie ein Mülleimer vorkommen. We'll be looking back and thinking. Und wir werden zurückschauen und wir werden denken. Can you remember what it was like back then? Kannst du dich noch erinnern, wie es damals war? The people that are born in the millennium who did not know anything but the kingdom of God. Die Leute, die im tausendjährigen Reich geboren werden und die dann nichts kennen werden, außer das Königreich Gottes. Because the thing about the kingdom is that when heaven comes to earth. Denn im tausendjährigen Reich wird der Himmel auf die Erde kommen. And this is an eternal kingdom. Und das ist ein ewiges Königreich. It's 1,000 years, but then there's a new heavens and a new earth. Also 1,000 Jahre zuerst, aber dann wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. In 2 Peter chapter 3. Im 2. Petrus Kapitel 3. This earth is turned into a fireball. Diese Erde wird in eine Feuerkugel umgewandelt werden. There's a new heavens and a new earth. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Comes down to earth for eternity. Und der Himmel kommt herunter auf die Erde für alle Ewigkeit. For eternity. That's why we're going to have animals and dogs and all Ewigkeit. Kinds of stuff. Und deswegen wird Tiere haben und Hunde we're und gonna alles be living, Mögliche. We're going to be living on a huge earth, bigger than this one. Wir werden auf einer riesigen Erde leben, die wird größer sein als die jetzige Erde. Because the new Jerusalem is so big. Denn das neue Jerusalem ist so groß. It would be too big for this earth. Es wäre zu groß für diese Erde. It's like the city of the New Jerusalem is like the size of Europe. Das neue Jerusalem ist die Größe von Europa. And it's as high as it is wide. Und genauso hoch wie breit. And this city is going to come down in Revelation 21. Und diese Stadt wird in Offenbarung 21 herunterkommen. And we're going to look back one day. Und wir werden eines Tages zurückschauen. And people who were born after the Great Tribulation and into the 1,000-year reign of Christ. Und die Leute, die nach der großen Drangsal geboren werden, hinein in die 1,000-jährige Herrschaft Christi. They're going to be looking back like we look back at World War II pictures. Die werden so zurückschauen und für die wird das sein wie für uns, wenn wir Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg sehen. Did you live back then? Hast du damals gelebt? This computer stuff and all, you lived back then, huh? Damals, als wow. es Computer gab und das Look at this Zeugs. Stuff. Wow. Godlessness. Oder diese Gottlosigkeit. What was it like? Wie war das? It was unbelievable. Das war unglaublich. You mean people didn't walk down the street just say praise the Lord, brother? Willst du sagen, dass die Leute nicht die ganze Zeit gesagt haben, preis den Herrn, Bruder, no, wenn sie die didn't. Straße entlang gegangen sind? You mean, nein, haben sie nowhere nicht. In the newspaper it said like praise the Lord, praise Jesus. Und es ist nirgends in der Zeitung gestanden, preis den Herrn, preis Jesus. No, nowhere. Nein, nirgends. It's unbelievable. Das ist unglaublich. What darkness. Was für eine Finsternis. And we live in this time now. Und wir leben in dieser Zeit and jetzt. The kingdom is coming. Und das Königreich kommt. And somehow we think like this is normal. Und wir denken uns, heute ist normal. And so we relax in it. Und wir leben da ziemlich locker and darin. Burning in our heart is not thy kingdom come. Und in unserem Herzen brennt nicht dein Reich komme. And before it comes, thy will be done. Und bevor es kommt, dein Wille geschehe. On earth as it is in heaven. Auf Erden wie auch im Himmel. Imagine if we could get to heaven right now, and I'm going to close. If we could just get to heaven. Stell dir vor, wenn wir jetzt sofort in den Himmel kommen like könnten. An angel came down and said, okay, I'm going to take all of you with me. Wenn ein Engel daherkäme und würde sagen, ich nehme euch mit, euch alle. There was this kind of like this Airbus that went up. Und wir würden da hinauffliegen in einem Airbus. And suddenly we were there. Und plötzlich wären wir dort. And he says, now all of you are invisible, so just don't worry, nobody can see you. Und er würde sagen, ihr seid alle unsichtbar, macht euch keine Sorgen, keiner sieht euch. And we just walked through. Und wir würden da durchgehen. Everybody would be doing God's will. Und jeder würde Gottes Willen tun. Like everything was God's will. Alles wäre Gottes Wille. Everything that God desired, everything he felt, everything was God. Alles, was Gott sich wünscht und alles, was er fühlt, alles ist in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. We would be absolutely in awe. Und wir wären völlig gepackt vor Ehrfurcht. And the Lord says, this is how you pray. Und der Herr sagt, so sollt ihr beten. Pray that his will be done on earth, just like it's being done now in heaven. Betet, dass sein Wille geschehe auf der Erde, so wie es jetzt im Himmel schon and geschieht. If we could just see all that is happening in heaven, und wenn wir alles sehen könnten, was im Himmel passiert, all the interaction, all the movement, alle Interaktion und alle jegliche Bewegung, we would be absolutely in awe. Wir werden wirklich voll erstaunen. We would come back down. Wir würden zurückkommen. It's incredible. Unglaublich. They were all doing God's will. Die tun alle Gottes Willen. It was full of joy and peace and power. Und die waren erfüllt von Freude und Frieden. Now und I'm Kraft. Back here. Und jetzt bin ich wieder hier. People cursing and swearing and und die lying Leute and cheating and stealing and hating and bitterness and jealousy and lauter Hass und Neid und Eifersucht. Thy will be done in my life. Dein Wille geschehe in meinem Leben. As I saw it done in heaven. Wie ich es im Himmel gesehen habe. I think these truths are so gigantic. Ich glaube, diese Wahrheiten sind so gigantisch. That unless we meditate on them with some form of imagination. Dass wenn wir nicht darüber meditieren mit unserer Fantasie. Put ourselves in heaven. Wenn wir uns vorstellen, dass wir im Himmel sind. Imagine the kingdom coming. Wenn wir uns das Kommen der Königreich vorstellen. Reading Revelations 21 and 22. Offenbarung 21 und 22 2 lesen. Peter chapter 3. Oder 2. Petrus 3, Kapitel 3. I think we just don't grasp what the Lord is saying. Ich glaube, wir können das nicht kapieren, it's just was der Herr so sagt. Big. Es ist einfach so großartig. But anyway, aber we trotzdem, can do it with simple faith. Wir können es mit einfachem Glauben tun. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, we love you tonight. Wir lieben dich. You are an awesome God. Du bist ein wunderbarer Gott. You created us. Du hast uns geschaffen. And you saved us. Du hast uns errettet. You protect us. Du beschützt uns. You know our needs before we even have them. Du kennst unsere Nöte, bevor wir sie noch haben. You provide the solution before we even know we need one. Du sorgst für eine Lösung, bevor wir noch wissen, dass wir eine brauchen. You've created us in your image. Du hast uns nach deinem Ebenbild geschaffen. With eyes and ears and memory. Mit Augen und Ohren und einem Gedächtnis. With a free will. Mit einem freien Willen. You've given us the ability to exchange with one another. Und du hast uns die Fähigkeit gegeben, uns untereinander auszutauschen. Have relationships. Dass wir Beziehungen haben. You fill us with the Holy Spirit. Du hast uns mit dem Heiligen Geist erfüllt. Father, we praise you tonight. Vater, wir preisen dich heute Abend. Thank you that you speak to us. Danke, dass du zu uns sprichst. Every day if we want. Jeden Tag, wenn wir es wollen. And Father, we're here very limited in our ability to understand. Vater, unser Verständnis ist sehr begrenzt. But we ask you to lead us into all truth through the Holy Spirit. Aber wir bitten dich, dass du uns durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit führst. Lord, we want your kingdom to come. Herr, wir wollen, dass dein Königreich komme. We want to live every day with it burning in our hearts. Wir möchten jeden Tag leben, dass es in unserem Herzen brennt. We want to anticipate walking through the streets of the New Jerusalem. Und wir wollen das voll Freude erwarten, dass wir in den Straßen des neuen Jerusalems wandeln. Shaking Abraham's hand. Und dass wir Abraham die Hand schütteln. And Moses und Moses. So many others. Und so vielen anderen. And Lord, may your will be done in our lives. Herr, möge dein Wille geschehen in unserem Leben. Tomorrow. Morgen. As we live our day out. Wenn wir jeden Tag, wenn wir leben. Wherever we go. Egal wo immer wir auch hingehen. Lord, thank you. Herr, wir danken dir. For giving us this prayer. Dass du uns dieses Gebet gegeben hast. Open our minds and our hearts. Und bitte mach uns unsere Gedanken weit und unsere Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.